Der Fall Arbogast. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Thomas Hettche. Erster Teil. Wir mussten von da flüchten. Wir konnten weiter wir nichts. Wir müssen den Mut zum Verbrauch aufrechterhalten. Der Lehrmeister. Ein Volk, das den Mut zum Verbrauch verliert, verliert keine Eltern mehr. Der Vater. Dem deutschen Arbeitswille von einem deutschen Wunder spricht. Der geht von Sparsamkeit und den Sparwillen der deutschen Bevölkerung. Ist es noch weit? Vielleicht eine Stunde. Wollen wir nicht noch mal lieber irgendwo anhalten? Ja. Sie lachte wie über etwas, das sie gerade entdeckt hatte, und sah sich nach ihm um. Er ging auf dieses Lachen zu und ließ dabei die beiden Flügel der Schwingtür langsam über die offenen Handflächen gleiten und dann sehr vorsichtig los. Es gab nahezu kein Geräusch, als die Tür zurückschwang, er in den Dämmer des Abends hinaustrat und in ihr Lachen hinein. Das war der Moment, als es begann. Immer würde er sich später an diesen Moment der Stille erinnern und wie das kühle und glatte Holz der Türblätter der Isabella über seine Hand wischte, als ermunterte man ihn. Wir werden miteinander schlafen. Sie glitt in seine Umarmung hinein wie in einen Mantel und war mit einem Mal gar nicht mehr so forsch wie den ganzen Tag, sondern fröstelnd wie jemand, der jemanden braucht, sich zu wärmen. Es ist der 1. September 1953. Während sie ihn küsste und ihre Hände ihm wieder ins Hemd krochen, hielt er ihre Taille mit einer Hand. Er spürte dort an der Seite die Druckknöpfe ihres Kleides, ließ sie aufspringen und seine Finger glitten über den schmeichelnd weichen Unterrock. Soll ich mich ausziehen? Du auch. Komm. Es ist doch noch ganz warm. Komm jetzt. Ich will dich. Ja. Ihr Geschlecht fühlte sich warm an. Er hielt sie mit beiden Händen, drang in sie ein und sofort entspannte sie sich. Sie wiegte sich gegen ihn. Fester. Noch. Viel. Dann halt still. Das tat sie nicht. Sie sah sich nach ihm um und lachte wieder ihr Lachen. Er öffnete die Augen wieder, griff nach ihrem Gesicht und fasste ihr ins kurze Haar. Sie aber schnappte nach seiner Hand und saugte zwei Finger in ihren Mund, dass es ihm beinahe schon kam. An ihrem Nacken hielt er sie schließlich. Für einen Moment wich sie aus, dann legte ihr Hals sich in seine große Hand. Sie umfasste ihn zugleich mit ihrem Geschlecht, als arretierte sie so seine Lust. Schau mich an. Schau mich an. Wie oft habe ich sie das gefragt? Wie viel Zeit ist dabei vergangen? Schau mich doch an. Sie antwortete nicht. Er erstarrte und lauschte. Sie hielt ihn nicht mehr. Noch immer auf Knien und Armen kauernd sackte sie nun in sich zusammen. Er glitt aus ihr heraus und sie ihm weg. Schau mich an. Dann drehte er sie um. Sektionsprotokoll, äußere Leichenschau. Es handelt sich um die Leiche einer jüngeren Frau. Das Alter wird mit Anfang 20 geschätzt. Die Leiche ist kalt. Die Totenstarre in den großen und kleinen Gelenken ist gelöst. Blutunterlaufene Schnürmarke von 8 cm Länge. Eine weitere, oberflächlich etwas abgeschürfte, blutunterlaufene Würgemarke zieht sich unter dem Kinn in Höhe des Halsansatzes 5 cm lang. Weitere horizontal verlaufende Kratz- und Schlagspuren. Innere Leichenschau. Nach Entnahme des Brustbeins sinken beide Lungen gut zurück. Bis zu 7 cm Länge. Das Herz hat etwa die Größe der Leichenfaust. Im Übergang vom äußeren Herzbeutel findet sich etwas gelbliche Flüssigkeit. In der Öffnung des Enddarms. Die Muskulatur der Herzkammer kann man in sich drei voneinander unabhängige Bissspuren. Eines in Ober- und Unterkiefer lückenlosen Gebisses. Kindsfaust groß und in der Scheide findet sich etwas gelblicher Schleim. Man sieht an der Innenwand der Gebärmutter eine Eihöhle und einen etwa 5 Markstück großen Mutterkuchen. Vorläufiges Gutachten. Nach dem Befund der Leichenöffnung hat bei der Verstorbenen eine Schwangerschaft bestanden. Der geöffnete Muttermund und das Fehlen eines Fötus spricht für eine versuchte Abtreibung. Darüber hinaus fanden sich zahlreiche Spuren äußerer Gewaltanwendung, die den Schluss zulassen, dass in einer hochgradigen sexuellen Erregung möglicherweise in einer Perversion vorgegangen worden ist. In diesem Sinne spricht auch der klaffende After mit den frischen Schleimhautverletzungen. Man kann daraus auf Analverkehr schließen. Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Tod offenbar durch Herzversagen eingetreten ist. Herr Oberstaatsanwalt, der amtsärztliche Obduktionsbefund geht von einem natürlichen Herztod aus. Das ist richtig. Aber schon bald ergaben sich Zweifel an dieser These, sodass wir Herrn Professor Maul, Ordinarius des Instituts für gerichtliche Medizin der Universität Münster, als erfahrenen Gutachter herangezogen haben. Wie kann man so eindeutig entscheiden, ob der Erstickungstod durch Erwürgen oder Erdrosseln eingetreten ist? Aufgrund der Fotografien des Opfers. Professor Maul hat eindeutig festgestellt, dass Frau Gürt durch einen Kälberstrick oder einen ähnlichen Gegenstand erdrosselt worden sei. Und wo ist dieser ominöse Kälberstrick, den niemand je gesehen hat? Dass die Mordwaffe nicht hat aufgefunden werden können, werter Kollege, ändert nichts, aber auch gar nichts an dem einwandfreien Gutachten von Professor Maul. Alles spricht dafür, dass Arbogast Marie Gürt langsam zu Tode gebracht hat, wobei er sie bestialisch misshandelte, missbrauchte und sich an ihrem Leiden sexuell erregte. Ich habe Angst. Es ist für immer. Ich bin 34 Jahre und werde nicht mehr zurückkommen. Er sah zum Nachthimmel hinauf und die weiße Wolke seines Atems vor dem Mund. Seine Hände waren in Stahlfesseln geschlagen. Doch noch hatte er seine eigene Kleidung. Es ist für immer. Es ist für immer. Einseifen. Abspülen. Gefällt Ihnen mein neuer Anzug, Herr Anwalt? Wie geht es Ihnen? Meine Frau war heute schon hier. Und? Ich weiß nicht, was ich ihr jetzt sagen soll. Bisher hat sie mir geglaubt und das war schon schlimm genug. Und jetzt? Jetzt weiß sie nicht mehr, was sie glauben soll. Und ich kann es ihr nicht mal übel nehmen. Mir geht's ja genauso. Der 16. Abschnitt des Strafgesetzbuches ist überschrieben mit Verbrechen und Vergehen wider das Leben. Und Paragraph 211 lautet, der Mörder wird mit lebenslangem Zuchthaus bestraft. Ich verstehe nicht so ganz, was das jetzt soll, Herr Anwalt. Das heißt zunächst einmal, dass Mord die besonders verwerfliche Tötung eines Menschen ist. Sie wird daher immer, ohne dass minderschwere Fälle vorgesehen wären, mit lebenslangem Zuchthaus bestraft. Das heißt das, sonst nichts. Punktum. Aber ich habe niemanden ermordet. Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Herr Meier, ich verstehe noch immer nicht, warum Sie mir das alles erklären. Was ist mit der Revision, von der wir noch im Gerichtssaal gesprochen haben? Werden wir denn keine Berufung einlegen? Herr Arbogast, es tut mir wirklich sehr leid, dass Paragraph 211 StGB, den ich Ihnen eben deshalb gern nochmals erläutern wollte, bei Ihnen in ganzer Härte zur Anwendung gekommen ist. Natürlich werden wir in Berufung gehen, aber das geht nicht sofort. Und daher würde ich mich, wenn Sie keine weiteren Fragen haben sollten, gern für heute von Ihnen verabschieden, Herr Arbogast. Zumal es Ihnen, wie es den Anschein hat, ja den Umständen entsprechend gut zu gehen scheint. Ich bin allein. Unabänderlich allein. In Berlin, im Filmpalast am Bahnhof Zoo, habe ich das Schwarzwaldmädel gesehen. Daran muss ich oft denken, seit ich hier bin. Filmpalast. Ich war nie in Berlin. Aber den Film habe ich auch gesehen. Der erste deutsche Farbfilm nach dem Krieg. Mit Sonja Ziemann. Und Rudolf Brack. Und Paul Hörbiger. Weißt du noch die Stelle, wo er sie malt? Sie hat diese Tracht an. Und den Hut mit den roten Bollen. Ja. Und plötzlich sieht man ganz weit ins Tal und über den ganzen Schwarzwald. Und er umarmt sie. Was wollen Sie eigentlich von mir? Sie haben ja doch eine andere, fragt sie ihn. Und er antwortet, Bärbel, glauben Sie doch, das ist längst vorbei. Mädle aus dem schwarzen Walde sind nicht leicht zu haben. Ihr Lachen machte mich so verlegen. Sie war nicht die Erste, die Arbogast mitgenommen, auf ein Glas Wein eingeladen und zu einem Schäferstündchen überredet hatte. Sie war auch nicht von besonderer Schönheit. Wie schon einmal du mich fandest. Komm doch wieder her und hol mich. Rechte Hand das Waschbecken, linke Hand der Spind, darin das zerbeulte Essgeschirr. Ein Tisch, so an der Wand befestigt, dass er sich ebenso hochklappen lässt wie eine schmale Bank. Auf der anderen Seite das ebenfalls an die Wand zu klappende Bett. Der Gefangene hat sich sofort nach dem Ertönen des Wecksignals um 6.30 Uhr von seinem Lager zu erheben. Er hat sich sodann zu waschen, muss seine Zähne putzen und sich zum Empfang des Cafés bereithalten. Neben der Tür, in die Wanddicke eingelassen, eine belüftete Nische für den geteerten Kübel. Das Fenster, der Tür gegenüber in etwa 2 Metern Höhe, einen Quadratmeter groß. Die Tür aus massivem Eichenholz, schmal, mit starken Querbohlen versehen und mit einem Ring, der mit einer Schelle verbunden ist. Daneben der Spion. Darunter die nur von außen zu öffnende Klappe. Essenholer antreten! Vier Meter lang, 2,5 Meter breit, Deckenhöhe etwa 3 Meter. Fertig machen zum Hofgang. Von Zelle 100 bis 115 abtreten. Arbogast, Sie nicht. Sie kommen gleich zur Konferenz. Einen Moment noch bitte. Die fangen nicht ohne Sie an. Vor der Konferenz reden wir es noch ein wenig miteinander. Ich bin Pfarrer Karges und Sie sind Hans Arbogast. Sie sind katholisch. Ich bin unschuldig, Hochwürden. Ich bin wirklich unschuldig. Ich habe Sie nicht umgebracht. Wissen Sie denn überhaupt, wo Sie hier sind? Nein. Dieses Gefängnis wurde vor etwas mehr als 100 Jahren gebaut, weil man die Zucht- und Arbeitshäuser nicht mehr wollte, die es davor gab. Sie müssen sich das so vorstellen. Große Schlaf- und Arbeitssäle, in denen Schwerverbrecher ebenso wie Waisenkinder gehalten wurden. Alle miteinander unendlich schmutzig und verwahrlost. Das großherzoglich-badische Männerzuchthaus Bruchsal, in dem Sie sich hier befinden, wurde dagegen nach dem Modell des englischen Gefängnisses Pentonville bei London errichtet. Es war seinerzeit die erste Strafanstalt nach dem panoptischen System auf dem Kontinent. Eine saubere und fein konstruierte Maschine. Und wollen Sie wissen, was das Besondere daran war? Nein. Es war die erste Anstalt in deutschen Landen, in der die Einzelhaft eingeführt worden ist. Das Konzept der Isolierung von Gefangenen, das die Quäker entwickelt haben, war seinerzeit hochmodern, müssen Sie wissen. Es sollte zweierlei bezwecken. Zum einen sollte vermieden werden, dass die Gefangenen sich gegenseitig am Übel ihrer Schuld anstecken. Zum anderen sollte die nachhaltige und totale Entfernung des Übeltäters aus jeder menschlichen Gemeinschaft, die Sehnsucht nach Buße und Wiederaufnahme in den Kreis der Gerechten so groß werden lassen, dass der Übeltäter in sich gehen würde und schließlich geläutert in die Gesellschaft zurückkehren konnte. Nein. Wie sieht's aus? Kommen Sie zum Gottesdienst? Ja, Hochwürden. Natürlich. Das ist fein. Sie sagen, Sie seien unschuldig, Arbogast. Ja, ich bin unschuldig. Wissen Sie, was es bedeutet, dass Sie eine Zuchthausstrafe erhalten haben? Zuchthaus bedeutet den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Und wissen Sie warum? Weil Sie draußen sind, Arbogast. Ihr Körper ist, wie ich es einmal formulieren möchte, im Verhältnis zum Staat, der ihn einsperrt, sozusagen exterritoriales Gelände. Verstehen Sie? Feindesland. Und da ist es herzlich egal, ob Sie schuldig sind oder nicht. Verstehen Sie? Und verstehen Sie auch, wer Ihnen daher einzig helfen kann? Der einzige Emissär, wenn man so will, der einzige Vermittler zwischen diesen beiden feindlichen Gebieten des Staates und Ihres kriminellen Körpers bin ich. Wir Priester gehen in der Seele ein und aus, Arbogast. Verstehen Sie? Denn das ist unsere Aufgabe. Wir können ein Stück Land, das entweiht war, wiederweihen. Denken Sie darüber nach. Und hören Sie auf zu behaupten, Sie seien unschuldig. Niemand ist unschuldig. Gefiltert von den doppelten Gittern des Fensters drang die ganze Nacht Scheinwerferlicht vom Laufgang der Mauer wie sehr mageres Mondlicht herein. Die Helligkeit gab den Dingen keine Konturen und warf keine Schatten, stand nur einfach im Raum ohne Temperatur oder Ausdehnung und ließ die Bettwäsche glimmen. War wie ein Lichtpuder unter den Lidern, der den Schlaf sicher vertrieb, wenn nicht irgendwas am Tag geschehen war, das den Kopf so satt gemacht hatte, dass er den ruhelosen Körper nicht beachtete und schlief. Immer dasselbe, Tag für Tag, als ob es keine Zeit mehr gäbe. Die Zeit verlor schnell ihren Geruch. Hans Arbogast schmeckte die Tage nicht mehr. Ich war nie weg. Nur einmal die Fahrt nach Straßburg. Im Erdkundeunterricht die Landkarten, die Städte. Kamtschatka, Timbuktu, Deutsch-Südwest, Macau, das Kap der guten Hoffnung. Darf ich Sie mitnehmen? Gern. Wohin fahren Sie denn? Ich fahre nur so rum. Sie sind wohl nicht von hier? Nein, aus Berlin. Ja. Eine von den Flüchtlingen? Ja. Kennen Sie schon den Schwarzwald? Zunächst schien der Platz im Kopf immer enger zu werden. Alles nutzte sich ab. Jedes Bild wurde flach. Und jeder Ton begann nachzuhallen, bis auch diese Empfindung verebbte. Und auch das hörte schließlich auf. Es schien ihm nicht mehr so, als schrumpfe sein Gedächtnis. Stillstand trat ein. Und alles blieb nun an seinem Platz. Lieber Herr Arbogast, der Bundesgerichtshof hat die Revision verworfen. Das Urteil, lieber Herr Arbogast, erwächst damit in Rechtskraft. Das war nach etwa 3 Jahren. Was mir bleibt, ist nur Sie. In dieser Nacht mit Ihrem toten Leib im Arm. Ihre Küsse und Berührungen. Ich werde nie wieder wirklich eine Frau lieben können. Dafür habe ich mit dem Tod verkehrt. Thank you. bist mir nicht geheuer. Du warst einfach weg. Diese Handtasche, die nach einem fremden Parfum roch, stand da. Und du warst weg. Ich hatte diese Handtasche und den Wagen, in dem du dieses Flittchen mitgenommen hast und sonst nichts. Du warst einfach weg. Du hast mir nicht mal gesagt, dass du zur Polizei wolltest. Ich weiß. Hast du viele gehabt? Was hast du gedacht, wenn wir miteinander geschlafen haben? War es dir langweilig mit mir? Nein, natürlich nicht. Wie hast du sie angefasst? Nun rede doch endlich mit mir. Als er nichts sagte, ging sie. Katrin versuchte so oft nach Bruchsal zu kommen, wie es zulässig war, also alle 2 Wochen. Dann beobachtete er sie, sah zu, wie sie atmete, wie sie blinzelte und schluckte. Er registrierte die Veränderung ihrer Frisur und das Make-up, meinte zu erkennen, wie sie alterte und stellte fest, dass sie keinen neuen Schmuck kaufte. Dann erinnerte er sich, was ihm allein kaum mehr gelang, an die Vergangenheit mit ihr. Und er nahm, was sie nicht wissen konnte, wenn er zurückging in die Zelle, seine erneuerten Erinnerungen wie neuen Proviant mit in die Einsamkeit. Deiner Mutter geht es nicht gut. Warum besucht sie mich nicht? Es geht dir nicht gut. Und was hat sie? Was wohl? Warum schreibst du immer so kurz? Mir fällt nichts ein. Immer dasselbe. Ich habe es so gern, wenn du mir schreibst, was den Tag über so in dir vorgeht. Wie geht's Micha in der Schule? Gut. Er kommt immer seltener. Und er will mich gar nicht mehr umarmen. Papa, das kratzt, sagt er immer. Papa, das kratzt. Jeden Morgen nach dem Hofgang bekam er 30 bauchige Weinflaschen in die Zelle gestellt, die er mit Bastschnüren umflechten musste. Die linke Hand drehte die Flasche, die rechte flocht. Er bekam 3, später 4 Pfennig pro Stück. Herr Abogast? Es war Oktober 1960. 7 Jahre war er nun in Haft. Für das nächste Jahr hatte seine Frau eine Stelle in Freiburg in Aussicht und ab Januar für sich und Michael dort auch eine Neubauwohnung gemietet. Alles würde sich ändern. Verstehst du, was ich sage? Ich lasse mich scheiden. Ja, ich verstehe. Auf Jahre hinaus die Kontinuität unserer Politik zu sichern. Gesungen, dass ich Kandidat für den Posten des Bundes. Haben Sie eine annähernd genaue Vorstellung von der dünnen Decke, auf der Sie dank Adenauers Störenfriedpolitik stehen, meine Hörer? Auf der einen Seite, dass ich an einem neuen Kabinett Adenauer nicht teilnehmen kann. 12. Dezember 1962. Sehr geehrter Herr Abogast, nach langem Bemühen war es mir gelungen, 2 neue Gutachter zu gewinnen, die jenes verhängnisvolle Gutachten von Professor Maul zu untergraben in der Lage sein sollten. Zum Aufhören der Herbsttätigkeit bei Frau Gurt gekommen. Ein Lustmord ist medizinisch nicht erwiesen, war für den Täter in dieser Art wohl aber ein Sexualakt mit tödlichem Ausgang. Nach vorherigem Brechen des Widerstands durch Schläge und Würgen. Dass die neuen Gutachten nicht wirklich Neues ein enthalten. Tödliches Würgen kann nach der so, Aktenlage nicht dass mit der für das Strafgericht notwendigen Sicherheit behauptet werden. Im strengen juristischen Sinne ist, wenn Nova, also Neuigkeiten, im Sinne des Paragraphen 359 StPO. Ich weiß nicht, was ich nun noch weiter für Sie tun soll. Dies bezweifle Damit sind alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Bei den beigebrachten Gutachten. Zu Beginn des nächsten Jahres, im Januar 1963, kam es zu einem Zwischenfall. Eine Rempelei auf dem Gang vor den Zellen. Ohne dass sich im Nachhinein noch genau hätte klären lassen, wer den Streit vom Zaun brach, reagierte der ansonsten unauffällige Arbogast ungewohnt heftig und schlug wie besinnungslos auf einen anderen Gefangenen ein. Auseinander! Sind Sie wahnsinnig, Arbogast? Auseinander! 10 Tage Arrest. Marie? Was hast du mir ins Ohr geflüstert? Ich hab's vergessen. Am 5. Tag fiel ihm ein, wie sie im Gras gelegen hatten und sie ihm von Berlin erzählte. Von jenem unerträglich heißen Sommer im zerbombten Dach, wo sie auf einer aufgestochenen Matratze aus der Kabok quoll, in den Nachthimmel starrte und sich zum ersten Mal küssen ließ. Ich war noch nie in Berlin. Willst du denn da wieder hin? Klar. Hier halte ich es bestimmt nicht lange aus. Ich gehe, sobald mein Mann Arbeit hat. Aber dann sehen wir uns ja nie wieder. Aber heute. Heute bin ich doch da, oder? Küss mich. An Herrn Professor Maul, Ordinarius des Gerichtsmedizinischen Instituts der Universität Münster. Bitte lassen Sie mich nicht im Zuchthaus umkommen. Ich bin doch unschuldig. Wenn eine Mutter stirbt, so ist das, wie es einmal ein französischer Dichter formuliert hat, als ob eine Matrize verloren ginge. Was soll das? Was meinen Sie, Hochwürden? Meine Mutter? Es tut mir leid, Arbogast. Sie ist gestern gestorben. Nun sind Sie so etwas wie ein signiertes Unikat, Arbogast. Was ich meine ist, nichts an Ihnen kann jetzt mehr verbessert werden, weil irgendwo die Form noch bestünde, die Sie geformt hat. Jeder Kratzer, Arbogast, jede abgeschlagene Ecke bleibt Ihnen nun für immer. Nun sind Sie wirklich verantwortlich für sich. Und es gibt kein anderes Leben mehr, das irgendwo in der Hinterhand gehalten würde und zu dem dieses jetzige nur der Probelauf wäre. Was wir doch alle denken, wenn wir für unsere Taten nicht einstehen wollen. Das war im August 1963. Buße, Arbogast, ist dreierlei. Zunächst die Reue, Contritio, die du in dir spüren musst. Dann die Beichte, Confessio, in der du deine Schuld gestehst. Und schließlich die Genugtuung deiner Schuld, die Satisfactio. Aber wisse, am wichtigsten ist die Beichte. Denn nur wenn du bekennst, kann Gott dir verzeihen und ich kann mein Ego te absolvo sprechen. Glaube mir, Arbogast, jetzt ist der Moment. Aber es gibt nichts zu beichten. Ich bin doch unschuldig. Hochwürden? Arbogast? Darf ich zu ihr? Ja, Sie dürfen zur Beerdigung. Übermorgen. Am übernächsten Tag brachten 2 Wärter und ein Fahrer Arbogast gegen Mittag nach Grangard. Da bis zur Beerdigung noch Zeit war, bat er, man möge ihn doch zunächst für einen Moment in den Salmen bringen, in die Gaststätte seiner Eltern. Der Fahrer nickte und ließ sich den Weg beschreiben. Du? Ich habe mich regelmäßig um sie gekümmert. Heiß hier. Ja. Hier ist alles wie immer. Wird alles verkauft. Ja? Ja. Wo ist Michael? Bei Elke. Sie bringt ihn mit zum Friedhof. Wie geht's ihm denn? Er wächst jetzt, glaube ich, jeden Tag. Und warum schreibt er mir nie? Ich sag es ihm ja. Aber wenn er nicht will. Gibt's denn schon einen Interessenten? Ja, aber den kennst du nicht. Mach, wie du denkst. Der Anwalt wird dir das Angebot schicken, sobald es da ist. Aber vielleicht geht es ja ganz schnell. Ich möchte gern noch was mitnehmen. Und? Was ist das? Meine Billardkugel. Während der ganzen Fahrt zur Aussegnungshalle des Friedhofs wohin man seinerzeit auch Marie Gurt gebracht haben musste, hielt er das Kästchen mit den Billardkugeln auf den Knien. Arbogast hatte den Deckel geöffnet. Eine schwarze Kugel und zwei von so cremehellem Weiß lagen in dem blauen Samt gebettet, dass man nicht umhin konnte, an sehr blasse Haut zu denken. Guten Abend, Arbogast. Ich wollte mal sehen, wie es Ihnen so geht. Gut, danke. Und die Arbeit? Gut. Und die Kollegen? Kein Ärger? Nein, kein Ärger. Na prima, dann hat sich ja alles doch noch aufs Beste gelöst. Aber ich bin unschuldig. Ich gehöre nicht hierher. Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, Arbogast. Ich habe über den Brief nachdenken müssen, den Sie damals an Professor Maul geschrieben haben. Vielleicht wäre es ja eine gute Idee, so etwas noch einmal zu versuchen. Wie meinen Sie das? Es ist nicht mehr alles so wie früher, Arbogast. Die Stimmung gegenüber der Justiz wandelt sich. Man spricht sogar über eine Reform der Strafprozessordnung. Und man hat in der letzten Zeit einige spektakuläre Justizirrtümer korrigiert. Ich habe Ihnen dazu einen Artikel mitgebracht. Und eine Adresse habe ich auch für Sie. Vielen Dank. Aber kein Wort, woher Sie den Namen haben. Gute Nacht, Arbogast. Noch am selben Abend, als Hans Arbogast den langen Zeitungsartikel über den Fall Brüne gelesen hatte, in dem der Verfasser mit schärfsten Worten die Gerichte angriff, schrieb er an Fritz Sarrazin, den Vorsitzenden der Deutschen Liga für Menschenrechte, einen Brief. Fertig machen zum Hofgang. Von Zelle 100 bis 115 abtreten. Wenn Sie nicht nur aus Wichtigtuerei gegen die Justiz wetteifern, sondern wirklich etwas zugunsten eines unschuldig verurteilten Menschen tun wollen. So nehmen Sie sich meiner an. Haben Sie gehört, Herr Dr. Klein? Ja. Der Mann sitzt seit 11 Jahren wegen Mordes im Zuchthaus und behauptet, er sei unschuldig. Nun ja. Welche Chancen hätten wir überhaupt? Sie meinen mit einem Wiederaufnahmeverfahren? Genau. Das Gesetz geht davon aus, dass ein Urteil endgültig sein muss. Jedes Wiederaufnahmeverfahren stellt die Autorität der Justiz in Frage. Und es bleibt offen, wie viele Infragestellungen die Justiz erträgt, bevor sie kollabiert. Aber Herr Dr. Klein, das ist doch nicht Ihr Ernst. Nein. Aber das ist sicher die Meinung der Staatsanwaltschaft. Herr Dr. Klein, ich möchte Sie bitten, nach Bruchsal zu fahren und sich selbst ein Bild zu machen. Jener Brief aus Bruchsal hatte Fritz Sarrazin unruhig werden lassen. Er war ein streitbarer Kopf, bekannt für seinen Kampfgeist und seine Hartnäckigkeit. Zuletzt hatte er sich im Fall Brüne engagiert und anlässlich der vertuschten Nazi-Vergangenheit des Bundespräsidenten Lübcke die deutsche Justiz öffentlich vehement attackiert. Im Namen des Volkes ergeht Urteil. Kopf und Brüne Vera Maria, geborene Kohlen. Es ist jetzt 17.12 Uhr. Das waren die ersten Lebenszeichen von den 4 Bergleuten, die noch vermisst werden. Sie haben zurückgeklopft. Es muss jemand am Leben sein. Wir machen weiter. Wir holen sie raus. Ihre Stabilität und ein Wert sind schuldig. Abhängig des Überbooms in unserer Wirtschaft. Zweier in Mithäterschaft begangener Verbrechen des Mordes. Zuchtvolles Verhalten. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Dr. Ansgar Klein, Strafverteidiger. Als Hans Arbogast in den Besuchsraum kam, war der Tisch mit Unterlagen übersät. Und Ansgar Klein schaute mit einem Blick auf, als müsste er erst überlegen, wen er vor sich hatte. Der Sträfling setzte sich und nickte dem Anwalt zu. Das alles war kurz vor der Bundestagswahl, nicht? Haben Sie Adenauer gewählt? Ich habe gar nicht gewählt an diesem Sonntag. Am Montag, den 7. September 1953, haben Sie sich gestellt? Genau. Ich verstehe. Sie hatten an diesem Wochenende sicherlich andere Sorgen. Aber zur Sache. Zunächst sagten Sie lediglich aus, Frau Gurt am 1. September mitgenommen, an der Landstraße wieder abgesetzt und ihr die Handtasche für Ihre Frau abgekauft zu haben. Da bestritten Sie noch, mit Frau Gurt auch nur das Geringste gehabt zu haben. Später gaben Sie dann zu Protokoll, Frau Gurt sei in Ihrer Gegenwart plötzlich gestorben. Und schließlich erklärten Sie, sie sei unter Ihrer tätlichen Einwirkung, allerdings ohne ihren Vorsatz gestorben. Ja. Dieses Geständnis widerriefen sie aber später wieder, da es angeblich erpresst worden war. Ja. Sie waren vorbestraft. Als Metzgerlehrling sollen sie besonders roh mit Rindern und Kälbern umgesprungen sein. In der Badischen Zeitung vom 13.01.1955 lese ich: Arbogast erscheint nach den Beschuldigungen der Staatsanwaltschaft als ein roher Sadist und Triebmensch. Ich habe Marigot nicht umgebracht. Und ich bin kein Sadist. Professor Maul schilderte damals sehr plastisch, wie die Tat sich seiner Ansicht nach abgespielt hat. Wir haben uns geliebt. Und dann war sie plötzlich tot. Das ist die Wahrheit. Ich bin unschuldig. Aber Sie haben selbst ausgesagt, dabei muss das Furchtbare geschehen sein. Ich muss ihr dabei die Luft abgestellt haben. Meinten Sie mit Luftabstellen etwa keine Strangulation? Nein, eben nicht. Ich habe sie am Hals gehalten. Und ganz zufällig erwürgt? Nein. Ich weiß nicht. Professor Dr. Kasimir, der sie 6 Wochen lang untersucht hat, glaubte Ihnen nicht und stimmte aus psychiatrischen Gesichtspunkten dem Befund von Professor Maul zu. Kasimir sagte aus, sie wüssten genau, was sie getan hätten, wollten es nur nicht offenbaren und sagten ganz offensichtlich die Unwahrheit, was sich an verschiedenen Symptomen klar feststellen lasse. Ich bin unschuldig. Der Oberstaatsanwalt Oesterle sprach in seinem Plädoyer von ihrer abgrundtiefen Verderbtheit, Arbogast. Sie hätten, sagte er, ihren Verstand dazu missbraucht, tierischer als ein Tier zu sein. Alles sinnlos. Letztlich behält der Priester also doch recht. Schuldig. Sie glauben mir also nicht. Aber warum sind Sie hier, Herr Dr. Klein? Der Anwalt war völlig überrascht von der Reaktion seines Mandanten. Er verstand nicht, warum er jetzt lächelte. Stattdessen begriff er zum ersten Mal, dass Arbogast doppelt inhaftiert war. Im Zuchthaus und dazu noch in sich selbst. In der Urteilsbegründung des Richters steht der Satz: So ergab sich aus dem Bild der Getöteten und des Täters mit medizinischer und juristischer Akribie das Bild der Tat, bei der außer dem Opfer und dem Mörder niemand zugegen war. Das klingt beinahe poetisch, finden Sie nicht, Herr Arbogast? Nur Sie wissen, was an jenem 1. September geschah. Um aber auf Ihre Frage zurückzukommen. Doch, ich glaube Ihnen, Herr Arbogast. Nach den Veränderungen des Bartwuchses teilen Männer die Zyklen ihres erwachsenen Lebens. Wenn die Haare irgendwann gänzlich hart und spröde werden, ist die Jugend der Haut endgültig ausgetrieben. Arbogast strich die tiefen Falten neben den Mundwinkeln mit Daumen und Zeigefinger entlang. Jetzt jemanden küssen mit diesem Mund. Borgward hat pleite gemacht, stand in allen Zeitungen. Niemand spricht mehr von dieser Marke. Dabei habe ich meine Isabella doch so geliebt. Wie still es hier sein kann. Warum bist du weg aus Ost-Berlin? Weiß nicht. Warum suchst du dir keine Arbeit? Küss mich. Ein einziges Mal noch hatte er ihren toten Mund geküsst. Sie sah so gleichgültig aus. Ihr kalter Mund und der Traum. Arbogast rauchte und wartete. Und er schlief längst, als Fritz Sarrazin aus Lugano kommend in Basel kurz vor Mitternacht in den Zug nach Frankfurt umstieg. Und wie ist er? Er schien auf eine bestimmte Weise gezügelt. Auch das mag an der Situation im Gefängnis liegen, der langen Einzelhaft und der Ungerechtigkeit, unschuldig verurteilt zu sein. Aber für Momente schien mir da etwas anderes. Sozusagen Forciertes und zugleich Abschätziges in seinem Verhalten. Also etwas Bedrohliches? Ja. In gewisser Weise schien mir das bedrohlich. Und Sie glauben dennoch, dass er unschuldig ist? Ja. Ja? Ja. Zumindest gibt es aber Verfahrensfehler, die den Versuch einer Wiederaufnahme rechtfertigen. Also fangen wir an. Gut. Zunächst einmal, den Angelpunkt im Prozess gegen den damals 34-jährigen Hans Arbogast bildet das Gutachten von Professor Heinrich Maul. Maul erklärte mit aller Bestimmtheit, dass die Spuren an der Leiche der Frau Gurt eindeutig auf Erdrosselung mit einem Strick oder einer Schnur nach vorangegangenen brutal-sadistischen Misshandlungen hindeuten. Er urteilte lediglich aufgrund von Vergrößerungen der Fotos, die man am Fundort der Leiche und später bei der Obduktion gemacht hatte. Die Kriminalgeschichte kennt nicht einen Fall, in dem es ein Gerichtsmediziner gewagt hätte, aufgrund einer Fotografie eine Todesursache festzustellen. Aber warum hat denn die Verteidigung darauf nicht reagiert? Dem Kollegen Meyer unterlief hier in der Tat der entscheidende Kunstfehler dieses Prozesses. Ich denke, dass die Bilder der Angelpunkt der Wiederaufnahme sind. Vielleicht gelänge es uns, mit neuem Fotomaterial dann sogar Maul zu beeindrucken. Das heißt, wir brauchen dringend einen Fotospezialisten. Ja, und ich habe da auch schon angefangen zu recherchieren. Hier in Frankfurt gibt es die Firma Hansa Luftbild, die vor allem Luftvermessungen macht. Die haben nicht nur eigene Flugzeuge, sondern auch modernste Gerätschaften, um die Auflösung bei Negativen zu verbessern. An die habe ich mich bereits gewandt. Ich kenne da jemanden. Herr Sarrazin? Ja? Was halten Sie aber von der Gewalt, die trotz allem unzweifelhaft ist? Was meinen Sie? Naja, spricht denn die Tatsache, dass Arbogast anal mit Frau Gurt verkehrte, nicht wirklich für ein besonderes Maß an Aggression? Ach, das wusste ich gar nicht. Das haben die Zeitungen verschämt weggelassen. Ich meine, Marie Gurt war schließlich nicht mal 1,60. Und überall in den Akten wird das besonders kräftige Genital Arbogasts beschrieben. Aber nein, ich glaube es trotzdem nicht. Was? Dass wir deshalb an seiner Unschuld zweifeln sollten. Ansgar Klein musterte Fritz Sarrazin nun sehr genau. Er hatte nie einen der Kriminalromane Sarrazins gelesen, wohl aber seine journalistischen Interventionen zur Kenntnis genommen. Das Opfer war tot und der einzige lebende Mitwisser verschloss seine Seele. Wie bitte? Das Opfer war tot und der einzige lebende Mitwisser verschloss seine Seele. Weiter heißt es hier, der vom Sachverständigen angenommene Tatverlauf entspricht, nach der Überzeugung des Gerichts, im Wesentlichen der Wahrheit. Das ist, worum wir uns kümmern müssen. Ansgar, wollen wir einander nicht du sagen? In der Kanzlei im 8. Stock arbeiteten 5 Anwälte und ihre Sekretärinnen. Den Fall Arbogast betreute Dr. Klein allein, wobei das Frühjahr vor allem damit verging, den Wiederaufnahmeantrag vorzubereiten. Zunächst fuhr Dr. Klein mit einem Experten von Hansa Luftbild nach Wiesbaden zum BKA und ließ nach dessen Anweisungen neue Abzüge der Bilder anfertigen. Einen Satz Bilder schickte er sofort, wie mit Fritz Sarrazin besprochen, an Professor Maul nach Münster. Sehr geehrter Herr Professor Maul, neues und nach wissenschaftlichen Kriterien erstelltes Bildmaterial, das im Prozess noch nicht vorgelegen hat, lässt es gänzlich unwahrscheinlich erscheinen, dass Arbogast Marie Gurt erdrosselt oder stranguliert hat. Vielleicht wollen Sie diese Bilder in Augenschein nehmen. Möglicherweise kommen Sie heute ja zu demselben Schluss wie die Gutachter, die ich in einem Wiederaufnahmeverfahren benennen werde. Mit vorzüglicher Hochachtung. Und sonst? Sonst habe ich bisher die Zusage von 7 Gutachtern für Arbogast tätig zu werden. Wie ist das Wetter bei dir? Heiß. Du klingst so gut gelaunt. Bin ich auch. Ich glaube, es könnte tatsächlich klappen mit den fotogrammetrischen Expertisen. Das trifft das Maulsche Gutachten ins Mark. Noch am selben Tag mit dem Datum vom 3. Juli 1966 stellte Dr. Jur Ansgar Klein aus Frankfurt am Main Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Hans Arbogast. Abermals hat die FDP eine Regierungskrise ausgelöst. Die Stellung des gegenwärtigen Bundeskanzlers Professor Erhard weiter schwer erschüttert. Wie stehen Sie zur Einschaltung eines zweiten, gleichrangigen Gutachters bei Schwurgerichtsprozessen? Die Gefahr besteht, die Möglichkeit der Gefahr, dass der andere Gutachter eben etwas anderes sagt, nur um etwas anderes sagen zu können. Und dass dann das andere nicht immer das Richtige ist. Und ausdrücklich in der Öffentlichkeit die Koalition als beendet erklärt. Und schließlich ist es nun, nach über 10 Jahren, ein Skandal, dass die Gerichte offensichtlich dieses Schandurteil um jeden Preis halten wollen und sich gegen alle neuen Fakten immer wieder sperren. Stärker vom Geschlechtstrieb gezwungen als das Mädchen, Sucht der Jüngling... Ja, mir ist das Gutachten Professor Mauls in diesem Fall aus der Fachliteratur bekannt und ich habe schon meine Zweifel daran. Allerdings kann ich zu diesem Zeitpunkt und ohne genaue Kenntnis des Materials sonst nichts weiter sagen. Wofür ich um Verständnis bitte. Der langjährige Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer erschienen ist. Die große Strafkammer des Landgerichts Grangard hatte Kleins Antrag auf Zulassung des Wiederaufnahmeverfahrens abgewiesen. Scheiße. Überlegene Sachkenntnis. Scheiße. Er war sich nicht sicher, ob Arbogast genügend Kraft hatte, diese Nachricht wegzustecken. Gerade in der letzten Zeit hatte Klein verstärkt den Eindruck gehabt, als rissen dessen Verbindungen in die Welt zunehmend und als käme der Hoffnung auf die Wiederaufnahme immer größere Bedeutung bei Arbogasts Bemühungen zu, sich selbst in der Wirklichkeit zu halten. Schön, dass Sie sich einen Moment Zeit für mich nehmen, Herr Klein. Ich bin oft hier auf der Mauer. Sie gibt einem so ein erhabenes Gefühl. Das hier ist die Grenze, drinnen und draußen, verstehen Sie? Wollen Sie wissen, wo Ihr Klient untergebracht ist? Dort drüben ist seine Zelle im Flügel 4. Hochwürden, der Wiederaufnahmeantrag von Hans Arbogast ist abgelehnt worden. Ich weiß. Haben Sie es ihm gesagt? Ja. Warum? Warum nicht? Ich habe immer gewusst, dass Arbogast schuldig ist. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, ihn zu einem Geständnis zu bringen. Und? Wie geht es ihm? Sie müssen darauf drängen, dass Arbogast gesteht. Verstehen Sie denn nicht? Nur wenn Arbogast Reue zeigt, kann die Schuld am Tod des Mädchens gesühnt werden. Klein war noch nie in einer Zelle gewesen. Er trat einen Schritt vor und der Wachmann schloss hinter ihm ab. Arbogast hatte, wie es tagsüber eigentlich Vorschrift war, sein Bett nicht weggeklappt. Mit nacktem Oberkörper lag er auf der Matratze, ein Kissen im Nacken. Und das Erste, was Klein registrierte, war die blutige Stirn. Die linke Augenbraue schien zersprungen und war, wie der Haaransatz und die ganze linke Gesichtsseite, voll von getrocknetem Blut und Wundschorf. Und blutig war auch die Wand, an die sich Arbogast lehnte. Zwar liegen nun mit den Gutachten der Fotoexperten neue Beweise vor, die zudem durch ihre Forschungsmittel denen Professor Mauls überlegen sind, aber für die Frage, worauf die an einer Leiche zu sehenden Spuren zurückzuführen sein könnten, erkennt die Kammer dem Gerichtsmediziner die überlegene Sachkenntnis zu. Damit ist Ihre Arbeit dann ja wohl vorbei. Nein, ganz und gar nicht. Wir müssen uns nur etwas Neues überlegen. Ja, das müssen Sie wohl. Klein fuhr ohne Pause bis in die Schweiz und übernachtete in einem kleinen Hotel in Montreux. Jenes Zittern, das er um die Lippen Arbogasts bemerkt zu haben glaubte, machte ihn wütend und besorgt. Es war wie eine beängstigende Nachricht, die nach draußen drang. Sie erzählte von einem eingesperrten, unheimlichen Schmerz, den Klein sich, wie er wusste, nicht einmal vorstellen konnte. Und da er es doch versuchte, mit dem Blick über den See und später im Bett, schlief Ansgar Klein nicht sonderlich gut in jener schwülen Augustnacht. Ich setze nicht allzu große Hoffnungen in die Arbeit der Kommission, die die Deutsche Gesellschaft für gerichtliche und soziale Medizin im Frühjahr eingesetzt hat. Die Seilschaften innerhalb des Faches sind offensichtlich zu stark. Deshalb hat es mich ja so gefreut, vorgestern hier im Schweizer Fernsehen ein Interview mit Katja Lavans zu sehen, die sich ziemlich vehement gegen die Ablehnung im Fall Arbogast ausgesprochen hat. Der Ostberliner Pathologin? Ja. Meinst du denn, die kann man anrufen? Ich könnte es probieren. Mir hat Hansa Luftbild jedenfalls Professor Kaser von der ETH Zürich empfohlen. Einen renommierten Fachmann für Geodäsie und Fotogrammetrie. Für was bitte? Geodäsie. Die Wissenschaft von der Vermessung der Erde. Den könnte ich ja besuchen. Und wenn ich in Zürich bin, kann ich gleich versuchen, auch noch Max Wiss zu gewinnen. Den Leiter des wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei. Er ist der führende Experte für Mikrospurensicherung und ich kenne ihn von diversen Tagungen. Wiss ist ganz sicher mit Professor Maul in keiner Weise verbandelt. Ich glaube, Arbogast hält nicht mehr lange durch. Fritz Sarrazin nickte, sagte aber nichts. Doch der Anwalt wusste seltsamerweise in diesem Moment, was der andere dachte. In gewissem Sinn war es egal, was mit Arbogast geschah. Es blieb ihnen beiden nichts, als das zu tun, was ihnen möglich war. Helfen konnten sie Arbogast im Augenblick nicht, egal was mit ihm geschehen sollte. Im Fall Arbogast gibt es keine Fragezeichen mehr. Die speziell für diesen Fall gebildete Kommission der Deutschen Gesellschaft für Gerichtliche und Soziale Medizin stellt sich voll hinter ihr Mitglied Professor Heinrich Maul. Fritz Sarrazin, guten Tag. Hallo Fritz, es ist noch schlimmer, als wir befürchtet haben. Das Gutachten der Kommission stellt fest, dass Frau Gurt ohne ein massives Strangulieren nicht gestorben wäre. Das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Besuchst du ihn morgen? Ja. Soll ich ihn trotzdem anrufen? Ja, bitte, das wäre mir sehr recht. Klein kam erst sehr spät am nächsten Tag nach Bruchsal, und als man Arbogast nach dem Gespräch mit dem Anwalt in seine Zelle zurückbrachte, begann es schon zu dämmern. Es wird Herbst. Wie jedes Jahr um diese Zeit riecht es nach ihr. Riecht stärker noch nach ihr, als es sonst nach ihr roch. Warum lächeln Sie jetzt? Überall ist Marie. Seit jenem Moment ist sie immer da. Kommen Sie mit der Entscheidung der Kommission klar? Selbstverständlich. Kann ich noch etwas für Sie tun? Seien Sie bitte still. Und warum seid ihr eigentlich aus Berlin weggegangen? Habe ich Sie das wirklich gefragt? Sie hatte nur gelacht und mit dem Finger das letzte Eis aus dem silbernen Pokal geschleckt. Ich weiß nichts von ihr. Später im Wagen hatte sie seinen Nacken mit festem Griff so gut massiert, als würden sie sich schon lange kennen. In der anderen Hand hielt sie die Zigarette. Er schloss die Augen und küsste Marie. Er spürte die Wand an seinem Gesicht. Der Putz roch feucht am Abend, nach Moder und nach Gips. Warum beichten Sie nicht, Arbogast? Sie müssen zur Beichte gehen, auf das Ihnen vergeben werde. Sie drückte die Zigarette im Aschenbecher aus und hielt sein Gesicht in beiden Händen. Sein Blick ertrank in ihrem. Nie hat mich jemand so geküsst. Ihr Atem an meiner Wange. Ihr Atem war nicht mehr da. Es stimmte schon. Er hatte sich verhalten wie ein Mörder. Zuvor beim Essen in Triberg und als der Kellner zurückkam, den er nach der Rechnung geschickt hatte. Warum hast du die Kinder dort gelassen? Das geht dich nichts an. Arbogast hatte Ekel davor, sich zu berühren. Beichten konnte er gleichwohl nicht. Er glaubte nicht daran, dass es noch etwas gab, was der Anwalt für ihn tun konnte. Der Fall Arbogast. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Thomas Hettche. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler: Christian Redl. Hans Arbogast: Christian Berkel. Ansgar Klein: Gerhard Hinze. Fritz Sarrazin: Peter Fitz. In weiteren Rollen: Klaus Dittmann, Kai Hufnagel, Steffen Krause, Lennart Krüger, Anna-Maria Kurikova, Helgo Liebig, Thor W. Müller, Wolfgang Riem, Simone Ritscher, Andrea Sawatzki. Technische Realisation: Gerd-Ulrich Poggensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz: Katrin Albinus. Musik: Bert Wrede. Hörspielbearbeitung und Regie: Ulrich Lampen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2003. Dramaturgie und Redaktion: Susanne Hoffmann.